WDR 4 Nachrichten. Es ist 18 Uhr. Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley ist tot. Sie starb nach schwerer Krankheit, wie die Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin mitteilte. Die 65-Jährige erlag einem Krebsleiden. In der Havemann-Gesellschaft war sie Beiratsmitglied. Die Berlinerin gehörte zu den führenden Oppositionellen gegen das SED-Regime und hatte auch im Gefängnis gesessen. 1989 gründete sie die Bürgerbewegung Neues Forum mit. Nach dem Mauerfall organisierte die Künstlerin in den 1990er Jahren in ihrer Berliner Wohnung sogenannte Montagsrunden, um zu verhindern, dass alte DDR-Seilschaften wieder mächtig werden. Mehrere Jahre lang engagierte sie sich für Hilfsbedürftige im früheren Jugoslawien. In den letzten Jahren hatte sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Wirtschaftsweise Bofinger hat die Gewerkschaften zu kräftigen Lohnforderungen ermuntert. Bofinger sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Löhne sollten um 3% steigen. Statt Lohnzurückhaltung seien wieder höhere Abschlüsse gefragt. Der Wirtschaftswissenschaftler widersprach der These, die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre sei wesentlicher Grund für den Exporterfolg der deutschen Industrie. Der Absatz hätte nicht gelitten, wenn man in den letzten 10 Jahren jeweils 1% mehr Lohn draufgelegt hätte. Die Koalition will für die Erkundung eines Atommüllendlagers betroffene Anrainer notfalls enteignen. Eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass bei der jetzigen Rechtslage die Weigerung nur eines einzigen Betroffenen dazu führen könnte, dass das mögliche Endlager Gorleben nicht erkundet werden könne. Deshalb sollten in das neue Atomgesetz wieder Enteignungsvorschriften aufgenommen werden, die 2002 aus dem Gesetz gestrichen worden waren. Das Bundeskabinett will das Atomgesetz am 28. September beschließen. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums soll ab Oktober eine ergebnisoffene Erkundung des Salzstocks Gorleben wieder aufgenommen werden. Ziel sei es, den Salzstock auf eine Eignung für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu untersuchen. Die USA haben der Opfer der Anschläge vom 11. September gedacht. In New York läuteten um 8.46 Uhr Ortszeit überall in der Stadt die Kirchenglocken. Genau um diese Zeit war vor 9 Jahren das erste entführte Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers gerast. Insgesamt kamen bei den Anschlägen islamistischer Terroristen fast 3.000 Menschen ums Leben. Bei der Gedenkveranstaltung in New York wurden die Namen der 2.752 Opfer verlesen, die in den Trümmern der Zwillingstürme ihr Leben verloren. An der Zeremonie nahmen US-Vizepräsident Biden und Bürgermeister Bloomberg teil. Die zentrale Gedenkveranstaltung mit US-Präsident Obama fand im US-Verteidigungsministerium nahe Washington statt. Das Pentagon war ebenfalls von den Todespiloten attackiert worden. Obama appellierte an die Nation, die amerikanischen Werte und Ideale lebendig zu halten. Dazu gehöre auch religiöse Toleranz. Die beste Weise, die Opfer zu ehren, sei es, sich an den Werten zu orientieren, die Amerika definierten. Das Land dürfe sich nicht teilen lassen. Der radikale US-Pastor Terry Jones hat die geplante Koranverbrennung endgültig abgesagt. Jones sagte dem US-Fernsehsender NBC, seine Gemeinde werde den Koran definitiv nicht verbrennen. Er versprach weiter, seine Meinung diesmal nicht mehr zu ändern. In den vergangenen Tagen hatte Jones mit mehrdeutigen und widersprüchlichen Äußerungen über die angekündigte Aktion am Jahrestag der Anschläge vom 11. September große Verwirrung ausgelöst. Seine Pläne für die Verbrennung von rund 200 Koranausgaben auf dem Gelände seiner winzigen Gemeinde in Gainesville in Florida hatten weltweit Empörung ausgelöst. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach eine deutliche Heimniederlage kassiert. Gladbach verlor gegen Frankfurt mit 0:4. Besser lief es für Borussia Dortmund. Der BVB besiegte Wolfsburg zu Hause mit 2:0. Leverkusen spielte in Hannover 2:2 unentschieden, Hamburg gegen Nürnberg 1:1 und Freiburg besiegte Stuttgart mit 2:1. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend bei lockeren Wolken verbreitet noch zeitweise Sonne, 17 bis 22, in den höchsten Lagen um 16 Grad. In der Nacht meist gering bewölkt oder klar und trocken, örtlich Nebel, 14 bis 9, im Bergland um 7 Grad. Morgen zunächst noch zeitweilig Sonnenschein, von Nordwesten her dichte Wolken, ab Mittag mit Regen, teils gewittrig, 19 bis 24 Grad. Am Montag wechselnd bewölkt, vor allem im Südosten noch einzelne Schauer, 17 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten. Es ist 18.05 Uhr. WDR 4, die Verkehrslage. A43, Wuppertal Richtung Recklinghausen, zwischen Sprockhövel und Wittenherbe, der Unfall, 2 Kilometer Stau. Die A43, Recklinghausen Richtung Münster, ist zwischen Kreuzmahl Nord und Lavesum nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Zurzeit 2 Kilometer Stau. Eine Umleitung ist eingerichtet. A45 Gießen Richtung Hagen, zwischen Lüdenscheid Süd und Lüdenscheid Nord, Baustelle 9 Kilometer Stau, dort ist nur ein Fahrstreifen frei. A59 Köln Richtung Bonn, zwischen Dreieck Bonn Nordost und Bonn Pützchen, 1 Kilometer Stau. Und A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Mönchengladbach Holt und Mönchengladbach Wickrath, 4 Kilometer Stau.